Tja, ob Marc und Stefan heute in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden? Ich glaube nicht. Hat du Möhren? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meißen Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist wie immer Stefan. Und während ganz Berlin heute noch nach den versteckten Eiern sucht, suchen wir hier immer noch nach dem roten Faden in seinen Sätzen. Er ist wie ein Osterhase auf Koffein. Er hoppelt wild von Thema zu Thema, lässt überall was fallen. Aber ob es am Ende ein Nest ergibt, bleibt fraglich. Hier ist der Mann, der länger redet, als ein Hefezopf zum Aufgehen braucht. Hi René. Ja, hallo Stefan, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 187. Ausgabe an diesem wunderschönen 1. April. Stefan, du hast da den Schnürsenkel gesoffen. April, April. So, haben wir es auch erledigt. Wie immer mit dabei, unser Experte für alles. Hallo Marc. Hallo Marc. Reden Sie jetzt. Ja, haben wir nicht abgesprochen, dass wir heute eine Stummfolge machen? Ich einfach mal meine Schnauze halte, weil ihr mich die ganze Zeit nur runtermacht und ich jemand gar nichts sagen darf. Ja, ja, okay, April, April. Warte kurz. René hat ja gerade so einen wunderbaren April-Scherz mit Stefan gemacht. Da dachte ich so, brauche ich ja nichts mehr sagen, weil ja. Da kann ich euch ja schlecht in den April schicken. Ja, 1. April 2026. Krass. Donnerwetter. Sind denn April-Scherze noch in? Wurdet ihr heute sonst in den April geschickt? Nein. Nein? Nein. Ich hab, gut, im Radio und was weiß ich mal, in der Presse. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Also ich habe auch nichts gehört. Aber ich habe die Familie in den April geschickt. Ich habe gesagt, Netflix wird europaweit abgeschaltet. Da war die Panik groß. Und alle aus dem Fenster gesprungen. Ja. Nein. Ja. Marc, du hast gar nicht meine Steilvorlage genutzt. Ich habe dir einen Titel gegeben. Ich dachte, du beziehst. Einen Titel? Ich habe überhaupt nicht zugehört. Ach so. Der Experte für alles, hat er gesagt. Ich kann einfach nur sagen, ich begrüße euch da draußen zu einer weiteren Ausgabe von Diese Unterhaltung, so und Zuhörer. Wir haben wieder jede Menge Sendung vor uns und jetzt darf René weiter plappern. Genau, ich dachte, du sagst jetzt, oh, jetzt habe ich schon wieder einen Titel. Ich habe ja so viele Titel. Ja. Ich habe heute mal ein Gegengewicht reingeholt und zwar, ich lese gerade das Buch 1913. Ein sehr interessanter Einblick in das Jahre 1913. Und zu dieser Zeit lebte Franz Josef I., Kaiser von Österreich. Mhm. Aber es wäre falsch, ihn so zu nennen, denn ich habe seinen kompletten Titel. Ich zeige ihn euch mal, es ist ein A4-Blatt. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt speziell zu der Zeit ist, aber weil so lange Titel, ja, nee, das ist nicht ungewöhnlich, das ist mir aufgefallen, aber ich will einfach mal kurz den Titel mal um Beispiel zu machen. Vorlesen, okay. Um ein Beispiel zu haben. Die nächsten sehr Minuten. Ja. Also, der komplette Titel von Franz Josef I. lautet Franz Josef I. von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, König der Lombardei und Venedigs, von Dalmatinien, Kroatien, Slowenien, Galatien, Lodomerien und Illyrien, König von Jerusalem etc. Erzherzog zu Österreich, Großherzog von Toskana und Krakau, Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steyr, Kärnten, Krain und der Bukowina, Großfürst zu Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, Herzog von Ober- und Niederschlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und Sator, von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara. Gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, Kyburg, Görz und Graditzka, Fürst von Trient und Brixen, Markgraf von Ober- und Niederlausitz und in Istrien, jetzt wäre ich schon die Köpfe von, Graf von Hohennems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc., Herr von Triest, von Kataro und auf der Windischen Mark, Großvojvode, der Vojvodschaften, Serbien, etc., etc. Und ich muss dazu sagen, etc., etc. ist tatsächlich Bestandteil des Namens. Okay. Ich habe mir erklären lassen, dieses etc., etc., kam ja an manchen Stellen auf, bedeutet auch allem, was hier nicht genannt wurde und was zukünftig noch kommt. Aha. Ja. Ja, spannend. Aber Marc hast du auch gesagt, kam drin vor. Ja, stimmt. Marc einmal. Graf. Marc. Und ich sag mal so, vielleicht Marc, wenn du dir die Arbeit aufbindest, alle deine Titel, die du jemals erhalten hast, könnte eh nicht zu sammeln, ja, dann würden wir dich jede Folge mit deinem kompletten Titel ankündigen. Dann sind aber auch jede Folge ist dann auch 10 Minuten länger natürlich, ab sofort. Dann. Na, die Leute lernen die Vorspultaste. Kürzer. Ja. Inhaltlich, ja. Kann man auch so machen. Also die Folge bleibt gleich lang, aber inhaltlich ist sie dann kürzer. Siehste, ich hätte wieder den anderen Weg gewählt. Ich hätte unseren Content. Ja, du hast ja auch Zeit. Ja, siehst du, das ist es. Ja, spannend. Wir arbeiten dann Bevölkerung, wir haben ja noch Folgetermine. So ist es. Ich arbeite ja nicht. Und du lebst alleine? Ja, ich weiß keine nicht. Keine Haustiere, gut, ein paar Eckenspinnen, aber sonst. Genau. Aber weil wir bei den April-Scherzen stehen geblieben waren vorhin, noch eine kurze Ergänzung. Ja, gerne. Weil ich habe nämlich in meiner Mittagspause, wo ich auf den sozialen Medien war, sind mir dann doch ein paar aufgefallen. Langweilig wie immer. Am Ende kommt noch eine gute. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Als Berliner natürlich passend. Flughafen Tegel wird wieder eröffnet. Ha, wie realistisch. Haben bestimmt ganz viele geglaubt. Zwinki, Zwonki. Die Kugel auf dem Fernsehturm wird jetzt quadratisch. Zwinki, Zwonki. Hast du wirklich Zwinki, Zwonki gesagt? Ja. Ich frage für einen Freund. Ja. Okay, dann ist ja gut. Die Kugel auf dem Fernsehturm wird quadratisch. Mhm. Tja, Köpenick bekommt eine Seilbahn. Wer weiß. Der Fernsehturm, den gibt es jetzt in einer Bricks-Edition, also diese Lego-Steinchen. 7 Meter hoch, 50.000 Teile, kostet nur 15.000 Euro. Spätestens da wusste ich, das war ein April-Scherz. Ja, bei dem Preis stimmt. Ja. Und cool fand ich auch, Nürnberg hat ja viele Baustellen und deswegen gibt es jetzt einen Blaulichtzug der Polizei als U-Bahn, damit die schneller zu ihren Einsätzen kommen. Warte, sehr ganz kurz. Sehr kreativ. Kein April-Scherz, aber meine Theorie zu den Bauzäunen, die überall auf der Straße rumstehen, ja, also die Baustellen. Ich glaube, es gibt gar keine Lagerplätze für die Bauzäune. Das wäre zu teuer. Und ja, deswegen werden die einfach auf der Straße als Baustellen aufgebaut. Meine Theorie stützt, ja, dass viele Baustellen aussehen, als wären sie gar nicht bewirtschaftet. Genau. Also ist da vielleicht ist, günstiger. Da muss was dran sein. Rein. Günstiger, die Fläche zu mieten, da einfach einen Bauzaun hinzustellen, als Lagerkosten zu bezahlen. Ja. Ist schlau, oder? Ich bezweifle das, dass das so ist, aber gut. Es ist, ein, auch. Ist ja auch eine nur, lustige Anekdote. Ist ja aber nur eine Theorie. Das hättest du, kannst du dir mal aufheben fürs nächste Jahr, für den 1. April, dann kannst du das ja mal droppen, wie man so schön sagt. Ja. Cool. Da gibt es dann Bauzäune in Häusertarnfarbe. Das wird unser April-Scherz sein. Genau. Damit es sich besser ins Straßenbild, ja, einfügt. Merken wir uns für nächstes Jahr, denken wir uns einen schönen April-Scherz aus. Vielleicht in die Richtung. Und ich weiß nur, dass wir spätestens zum 31. März nächsten Jahres vergessen haben werden. Sagen. Aber der Vorsatz soll uns ehren. Bis so dahin. Ist es. Und ein schöner April-Scherz zum Schluss hat mir vorhin mein Chef erzählt, weil wir darüber gesprochen haben. Zu Hause hat seine Frau den Kindern erzählt, es wurde beschlossen, dass die Osterferien schon nächste Woche enden. Und die Reaktion der Kinder kann man sich ja vorstellen. Ja, das ist ein guter, das war ein klassischer guter Scherz, April-Scherz. Ja. Genau. Grüße an Anna. Ja. Und die Kinder haben reagiert auf die altbewährte und höchst erwartbare Weise. Ich bringe euch alle um. Genau. Ihr seid doof. Wir hassen euch. Dann nehme ich mir einen Anwalt. Genau. Ja, soviel zum Thema April-Scherze. Wenn ihr keine habt, dann schließen wir doch das Kapitel, oder? Ja, das Ding am April-Scherz ist ja, dass der überraschend kommt und nicht einfach so. Wir werden morgen vielleicht noch ein paar Sachen erfahren, die wir heute vielleicht für echt gehalten haben. Ah, die Mondmission findet statt. Die findet ja um 0.29 Uhr oder so statt. Artemis startet. Artemis 2. Und die USA zum Königreich umgewandelt wird, stimmt auch, oder? Donald Trump wird König von Amerika. Ja. Ist er ja schon. Eine reine Formalie. Ja, genau. Ich bin schon auf seinen Titel gespannt. Donald Trump, Herrscher da kannst du den über die Urgewalten. Donald Trump. Ich sag's. Der Mann heißt wie eine Ente. Ja. Und sieht auch ein bisschen so aus. Ich sag's euch. Was willst du machen, wenn man so einen Orangentint hat? Das wie kommt vom vielen Möhrenessen. Wahrscheinlich. Der Mann ernährt sich gesund. Nein. Also das ist ja wohl allgemein bekannt, dass er wohl ein absoluter Fast-Food-Junkie ist. Also er ernährt sich äußerst ungesund nach allem, was man so hört. Aber es können ja auch alles Fake News sein. Richtig. So ist das. Gut. Ja. Wir sitzen wieder hier in meinem Büro, müssen wir ja auch nochmal sagen. Ganz chillig. die Zeit haben wir umgestellt. Es ist super hell und super sonnig, nachdem es heute früher mega neblig war. Eigentlich hätten wir draußen sitzen können. Na, dann kommt ihr wieder und sagt, du mal mit deinem ihr, ey. Mir ist kalt. Weißt du, was denn ihr eigentlich bedeutet? Nein. Ich nicht. Okay, ich, genau. Aber super Blick auf den Fernsehturm. Ich habe vorhin noch ein schönes Foto gemacht mit dem blauen Himmel, den dunklen Wolken. Wie ist es eigentlich? Nummerierst du deine Fernsehturmfotos? Nee. Weil ich habe Bild 185 und Bild 186 fehlen mir. Ja, kann ich dir nochmal nachrechnen. Ja. Gut, Sammelbilder, so ein Panini-Style. Richtig, ja. Das ist dann schön auf der Börse verticken und tauschen. Und oder mach doch so einen Daily-Vlog irgendwie. Nee, so ein Memory-Spiel mache ich draus. Ein Memory-Spiel. Ja, aber auf WhatsApp. Nimm doch irgendwie einen richtigen Blog oder mach auf Insta. Daily Fernsehturm. Blogs sind ja out. Dann machst du Daily Fernsehturm. Genau, auf Instagram. Jeden Tag Foto. Mach jetzt bitte, Stefan. Ja. Mach jetzt. Wir fragen. Er sagt mal gucken, vermittelt uns das Gefühl, ich denke mal drüber nach und in Wirklichkeit wird einfach nur so ruhig sein. Und wenn der sagt mal gucken, dann passiert da nichts. Und mein Gehirn sagt, oh Gott, nächstes Thema. Ja. Ne? Dann fragen wir doch mal Marc, wie er sich gerade fühlt, wie es dir geht. Wie Marc, waren die letzten Tage, die letzten zwei Wochen? Hast du die Zeitumstellung gut überstanden? Zieht euch ja nicht an. Er macht nicht den Eindruck, als wenn er heute so glücklich ist. Er ist so ein bisschen müde, glaube ich. Ich würde lieber arbeiten. Ja, er muss. Ich hab so viel vor der Brust bei der Arbeit gerade. Ach so, ja. Große Umgestaltung und es beschäftigt mich einfach Tag und Nacht. Dahingehend war es natürlich sehr günstig, dass Tina, die hat ja eine große Schwester. Und die große Schwester, die lebt in einer großen WG und die hat sie gebeten, weil die gesamte WG irgendwie zu einem Termin nach Westdeutschland ist, hat sie gesagt, du warst auf dieses Jahr mit dem Katzensetting ein bisschen schlecht und so, könntest du da vielleicht mal einspringen, weil ihr hattet ja auch Katzen und du kennst dich ja aus, etc. Blablabla. Und unser alter Kater, Alter 14 Jahre, der ist jetzt noch nicht so geprächtig, aber er ist eben daran gewöhnt, dass irgendwie immer jemand da ist und dass er alle 4 Stunden irgendwie was zu fressen kriegt. Also wäre es ganz toll, wenn du da einfach mal 3 Nächte übernachten könntest. Mhm. Gesagt, getan, hat sie auch gemacht. Und für mich war es insofern schön, weil wir leben zusammen, wir wohnen zusammen. Und das heißt, man kluckt da eigentlich ständig aufeinander. Also wenn ich von der Arbeit komme, ist sie immer da. Ja. Also es ist ganz selten, das dass sie mal so nicht da, nicht das da Problem, ist. Das heißt, dass sie mal irgendwie einen Termin hat oder so. Ja. Und wenn sie dann mal nicht da ist, dann denke ich mir, mein Gott, was ist denn los? Hier ist irgendwas hat Tina anders. Irgendwie einen Termin, hat gar nicht Bescheid gesagt. Ja. Und auf einmal klingelt es an der Tür, oh, ich war kurz beim Müll und dann bin ich schon völlig aus meiner Komfortzone irgendwie rausgeschossen. Ich habe es aber sehr genossen. Jetzt wusste ich ja, sie ist nicht da, sie ist anderswo, übernächtigt dort und habe das dann auch teilweise genutzt, um dann bis spät in den Abend und Anfang der Nacht irgendwie noch zu arbeiten. Einfach mal tun, was mich beschäftigt und was ich wollte. Tun, was ein Markt tun muss. Hört dein Chef eigentlich unseren Podcast, wenn du das so ausführlich erzählst? Selbstverständlich, ansonsten würde ich das doch hier nicht breit reden. Okay. Wollte ich gerade sagen. Beste Grüße. Ja. So arbeitsemsig merkt man. So kennt man mich gar nicht, meinst du? Privat auf jeden Fall nicht. Ja. Also scheint dir wirklich was am Herzen zu liegen. Ja, oder absolut. Ich bin da mit großer Leidenschaft dabei. Das ist schön. Und irgendwas ist mit Marc passiert, weil er erzählt heute nichts von seinem Fahrrad, vom Garten. Ach so, er erzählt nur von der Arbeit. Ich sehe, er hat einen Vollbart. Was er hat nicht mal Zeit zum Rasieren. Vollbart. Ja. Ja. Entschuldige Sie. Ich bin ohne Fahrrad unterwegs, weil bei den Temperaturen, da ist es mir noch nicht warm genug, um tatsächlich irgendwie die 13 Kilometer von Neukölln bis nach Mitte irgendwie zu radeln. Deswegen mache ich ja immer die Nummer, dass ich mit dem Fahrrad dann zur S-Bahn fahre und mit der S-Bahn dann halb quer durch die Stadt und dann noch ein kleines Stückchen wieder mit dem Fahrrad von Brandenburger Tor irgendwie bis zur Arbeitsstelle. Aber nun fährt ja ein Stück der Ringbahn nicht. Also zwischen Treptower Park und Tempelhof, was genau meine Strecke wäre, oder zumindest ein Teil davon, fährt jetzt gerade nicht. Also müsste ich von zu Hause aus wenigstens bis Tempelhof fahren. Und das ist mir, wenn morgens noch 1 Grad plus ist, ist mir einfach zu kalt auf dem Fahrrad. Das stimmt. Und deswegen mache ich das einfach nicht. Und deswegen bin ich heute ohne Fahrrad hier, von daher keine Blessuren. Sehr gut. Ohne Rad fliege ich nicht so oft auf die Fresse, so wie es scheint. Aber wenn die Ringbahn nicht durchfährt, dann ist es ja nur eine Dreiviertel-Ringbahn eigentlich, oder? Ja, das ist absolut richtig, René. Sag doch mal. Sag doch mal, nimm doch dazu mal Stellung. Ja. Ist auch Stefan nicht geworden. Richtig. Der Mann, der blickt doch durch. Aber S-Bahn-Anekdote kann ich ergänzen. Bitte, sehr gern. Ich habe nämlich, also zum Thema, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Ich habe nämlich die letzten Wochen so festgestellt, oh, eigentlich klappt das ganz gut mit der S-Bahn, ne? Hab jetzt lange keine Störungen mehr gehabt. Und da haben wir am Wochenende mit unseren Nachbarn so zusammengesessen und habe ich denen das auch so erzählt, ne? Und prompt diese Woche, zack, jeden Tag eine Störung. Also, ich hätte es nicht mit sagen mit welchen dürfen. Folgen für dich? Naja, leichte Verspätung, Zugausfälle. Folgen. Signalstörungen. Also das Thema Zugausfälle ist ja nur relevant. Ich bin gestern mit der U-Bahn gefahren, statt mit der S-Bahn. Okay. Ja. Weil ich lese auch immer, meine Bahn kommt verspätet und dann denke ich, hä, ich stehe seit 2 Minuten hier und da kommt eine Bahn. Ist mir doch egal, ob das die Bahn ist, die vorher 10 Minuten hätte kommen müssen. Ja. Hast du Glück. Ist ja nur dichte Zugfolge. Genau. Kein Problem. Dichte Zugfolge. So ist das. Ja, und René, bei dir, wie läuft's da neben der S-Bahn und U-Bahn? Ich muss überlegen. Also ich habe ein volles Buffet. Volles Buffet? Also es gibt viel zu tun. Okay. Dein Chef hört auch den Podcast, oder? Ach so, ja, beruflich natürlich auch, genau. Ein Spinner. Ich habe nichts Außergewöhnliches zu berichten. Ich war zum 100.000. Mal im Alten Museum gewesen. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Mhm. Ja, diese Ausflüge in die Geschichte machen was mit mir. Echt? Was denn? Die versetzen mich in Verzückung, dass vor so vielen tausenden Jahren schon Dinge passiert sind, wozu wir schon in der Lage sind und wie dankbar wir unseren Vätern und Vorfahren sein können. Mhm. Denn die haben möglich gemacht, dass wir jetzt uns um technologische Fortschritte kümmern können. Okay. Ja, aber nicht nur. Also das aber auch. Wäre natürlich fatal. Ja, stell dir mal vor, du hättest das Fahrrad jetzt erst erfinden müssen. Es wäre doch fatal, sich nur auf den technologischen Fortschritt irgendwie zu besinnen. Nein, das gibt natürlich philosophisch müssen wir noch wahnsinnig viel nachholen. Alle Fortschritte. Die Gesellschaft hinkt dem technologischen Fortschritt hinterher. Jetzt wird es sehr schnell philosophisch und politisch. Also lass uns das Thema wieder zumachen. Okay. Politisch? Ist ja selbstverständlich. CDU. falsch. Ach so, okay. Ja. Na gut. Also ich habe offenbar mal nichts Konkretes zu berichten, weil die Sachen, die ich zu berichten hätte, die gehen euch nichts an. Okay. Aber es geht vorwärts. Das gilt auch für euch, liebe Hörer. Ja, ich bin an zwei Geburten dran. An zwei Geburten bist du dran? Ja. Das kann man jetzt aber auch falsch verstehen. Ich meine ja keine menschlichen Geburten, genau. Aha, ja. Tierische? Dinge wachsen. Du meinst Veröffentlichungen. Dinge entstehen. Projekte. Ja. Projekte. Ah, okay, muss ja dazu sagen, weil sonst kriegen wir ja schnell Fanpost. Außerdem wollte ich, dass wir mal schaffen, über unsere Themen zu sprechen, von daher. Ja, sehr gut. Es sei denn, Stefan, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Dein Haus wird jetzt die nächsten 20 Jahre gemalert, habe ich gesehen. Ja, so schlimm nicht, die nächsten 8 Monate, aber das werden wir schon überleben. Okay, auf jeden Fall. Machen die tupfen die mit dem Schwamm oder warum soll das so lange dauern? Da kommt ja Verschiedenes. Kommt ein Bild drauf? Eine Modernisierung, Sanierung, was da alles dazu ist. Alles, was man für eine Mieterhöhung braucht. Genau, das volle Programm. Aber da wären wir gerne. Apropos, guck mal. Apropos, da gab es neulich eine Postwurfsendung von 1&1 bei mir im Briefkasten. Ah, hallo Herr Kunde. Ich bin ja kein Kunde. Ja, aber wir haben ja ein Angebot, was Sie nicht abschlagen können. Kennen Sie mich aber schlecht. Na, lesen Sie doch erstmal weiter. Naja gut, ich habe gerade eine Minute. Also schauen Sie mal, hier bei Ihnen ist das überhaupt kein Problem, jetzt hier auf Glasfaser umzustellen. Mhm. Aha, ja, wie machen Sie denn das? Weil hier ist ja noch ein Stimmhaus. Ja, das kriegen wir hin. Also normalerweise kostet es 1.200 Euro ungefähr. Ich könnte das auch mit der anderen Stimme sagen, aber ich finde es einfach so anders. Na jedenfalls, da ist wohl schon irgendwo Glasfaser in der Straße, behaupten die zumindest. Und wir müssen das jetzt nur noch zu Ihnen ins Haus legen. Das kostet normalerweise so 1.200 Euro, aber das übernehmen wir für Sie. Dann ist das erstmal im Haus und dann müssen Sie noch die ganz normale Anschlussgebühr bezahlen. Und Sie wissen ja, über Kupferkabel können Sie maximal 250 Megabit übertragen pro Sekunde. wo ich so denke, da wird mir eigentlich auch reichen, weil jetzt habe ich 50 und würde ein bisschen mehr Geld bezahlen, will ich aber nicht, dann könnte ich auch 100 oder 250 für mehr ganz bekommen. Viel Geld könntest du auch richtig, richtig viel. Aber bei Glasfaser, da sind dann 1000 drin. Also okay, Wahnsinn. Noch viermal so schnell, aber gut. Viermal so schnell, wie du schon nicht hast und nicht brauchst. Ja, genau. Ganz genau. Aber du weißt auch, haben ist besser als brauchen. Ja, richtig, stell mal vor, du brauchst es irgendwann. Es ist doch das Argument. Ja, ich nehme immer das Schnellste, weil die Hauptsache die Kohle ist weg. Genau. Ja, dann kam natürlich noch irgendwie, ja und übrigens, ja, hier voll Übereignungsangebot und Wechselbonus und hast du nicht gesehen, also für nur 35 € im Monat. Für zwei Jahre? Ja, stand jetzt, ja, natürlich, klar, ist dann irgendwie so ein Zweijahresvertrag, keine Ahnung. Und auch davon ausgehend, dass der Preis bleibt. Aber wir bezahlen jetzt, glaube ich, 20 €, da ist Telefon drin, da ist eine 50er-Leitung drin. Und wie gesagt, geschwindigkeitstechnisch reicht das alles völlig. Womit wir eher Probleme haben, ist, dass ab und zu mal das Fernsehprogramm einfach so ausfällt, weil Fernsehen läuft ja über, wie hieß das Zeug, habe ich ja gesagt, bei IPTV. Nee, Magenta TV. Ach, Magenta TV. Magenta TV, das ist so IPTV, sprich, das Fernsehsignal kommt übers Internet. Das ist richtig teuer? Nee, überhaupt nicht. Und für den Internetanschluss selber bezahlen wir irgendwie 20 €, 50er Leitung und wie gesagt, funktioniert alles. Ah, das habe ich schon gesagt. Und über Magenta TV haben wir eben ab und zu das Problem, dass man gerne ein Fernsehbild einfach so einfriert, so nach dem Motto, da kommen keine Daten nach aus dem Internet. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Und wenn die Leitung einfach nur schneller wäre, wäre mir damit nicht geholfen. Sondern die technischen Probleme müssen einfach weg. Also wenn das alles reibungslos funktionierte, bräuchte ich keine andere Leitung, also 50 Megabit pro Sekunde reichen, um Fernsehen zu gucken und gleichzeitig noch zu zocken und im Internet zu surfen mit drei unterschiedlichen Geräten etc. Reicht völlig. Ja. Ich spreche von 4K-Fernsehen, also geht schon. Naja. Die weißt du, was die in ihrer Freizeit machen? Die verkaufen Eskimos Kühlschränke. So nämlich. Richtig. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Falle. Bei der Dienstleister. Genau. Kennst du noch Vorsicht, Falle? Ja. Ja. Na, so ist es. Drück mal die Daumen, analysiere das mal und verlöte noch mal ein Ticketfeiler. Dann sollen sie mal gucken. Bei mir hat tatsächlich geholfen und ich hätte es nicht gedacht, alte Hardware. Wir hatten einen WLAN-Router gehabt. Alte Hardware hat geholfen. Nee. Hast du gesagt? Der Austausch der alten Hardware. Ich habe keine alte Hardware. Ja, okay. Nee, da war ich nämlich erstaunt, weil wir hatten auch das Problem mit Internetgeschwindigkeit und wir hatten einen Router von dem Anbieter, ich weiß gar nicht, welcher das war, egal. Und der war halt ein paar Jahre alt und die haben gesagt, wir tauschen den aus. Aber ich gesagt, was soll daran dann sich am Tempo ändern? Ey, das ist zwei Welten. Alles. Ja. Hätte ich nicht gedacht, hat aber geholfen. Ja, manchmal ist das so. Manchmal ist das so. Das Einzige, was bei mir noch sein kann, ist der Pi-Hole, dass der für Probleme sorgt. Was für ein Loch? Pi-Hole, der Raspi. Ach, der saugt. Der saugt also Staubsauger programmiert. Der filtert ja Werbung irgendwie aus. Eieiei. Und vielleicht, da gab es ja in der Vergangenheit, habe ich glaube ich auch schon berichtet, gab es in der Vergangenheit schon Probleme, dass bei Magenta TV irgendwas nicht funktioniert hat. Du konntest irgendwie nicht vorspielen oder den Sender nicht richtig wechseln etc. Und da habe ich in den Benutzerforen geguckt bei dem Magenta TV und da hieß es dann tatsächlich, ja, sie hätten da technisch was geändert und deswegen würde es jetzt im Zusammenspiel mit so einem Pi-Hole irgendwie nicht mehr funktionieren. Aber dann schalt doch ab. Und dann haben sie es einfach, habe ich ja dann auch gemacht, dann ging es auch wieder. Und dann habe ich aber das Thema weiter verfolgt im Benutzerforum und dann ist die Telekom zurückgerudert und hat dann die neueste Änderung wieder zurückgeändert wieder. Also an solcherlei Ungemach kann es auch liegen. Das war aber hochtechnisch, wo du außer denkst, das macht vorne und hinten keinen Sinn. Aber wichtige Frage jetzt, wo du gesagt hast, Tina ist ein paar Tage nicht da, hat sich da was geändert jetzt? Was soll was denn die zum Störung, Beispiel? Sind die jetzt weg? Die was? Die Störungen sind die jetzt weg? Jetzt, wo Tina nicht da ist. Wie kommt, warum sollte es? Na, kann ja sein. Was hat sein? Tina bitte mit dem Internet zu tun? Vielleicht hat sie ganz viele Geräte, genau, die im Hintergrund irgendwas machen. Nein, hat sie nicht. Wie, verstanden. Wie isolierst du ein Problem? Bitte? Du musst doch, wenn du ein Problem isolieren willst, musst du doch alle Parameter abschalten. Genau. Ja. Dann vielleicht fängst du heute Abend mal mit dem Pi-Hole an. Ja, das wäre meine Idee. Na, da drücken wir dir die Daumen. So, damit haben wir schon mal einen Klick für die nächste Folge. Ihr erfahrt, 2 Wochen. Mann, ja, vielleicht versteht man nicht, worum es geht, aber vielleicht sagt man, ich habe zwar keine Ahnung, was ihr da gesagt habt, aber ich würde schon gern wissen, wie es ausgegangen ist. Genau, ne? Muss ja da dranbleiben. Gut, dann sollen wir in ein Thema switchen, wo wir alle drüber sprechen können? Ja. Oder hast du noch was? Genau, wir haben ja heute ein Hauptthema, da haben wir schon letzte Mal drauf hingewiesen. Ich habe noch, jetzt muss ich mal gucken, 2 kleine Sachen. Ja, bitte. Einmal Nachtrag, nochmal eine Richtigstellung. Das habe ich letztes Mal vergessen. Warte, das ist jetzt unsere Kategorie. Wie nennen wir die? Ja, weiß ich nicht. Richtigstellung. Okay. Ja, zum Beispiel. Passiert und ich mag und ich kümmern nur sich. 3, 4. Was denn? Wir haben Jingle. Jetzt die Kategorie Richtigstellung. Ja und? Wir brauchen den Jingle. Ach, wir brauchen einen Jingle. Okay, also, ja, also wir brauchen einen Jingle. Okay, ja. 3, 4. Richtigstellung. Jingle. Jingle, der kommt jetzt. Okay. Das, ja, Entschuldigung. Naja, wenn es nicht erwartungskonform ist für dich, René, dann musst du mich besser instruieren. Ja, ihr seid zu unkreativ, das ist es halt. Wir sind einfach zu unkreativ. Ja. Das ist eine Unverschämtheit. Hab ich schon wieder gesagt. Abmahnung. Ja, genau. Nein, würde ich auch nur kurz erwähnen. Ja. Also Richtigstellung, wir hatten ja vor 2 Folgen, wo waren wir da? Ihr erinnert euch? Oh Gott, wo waren wir zwei? Wir waren an der Anton-Wilhelm-Amor-Straße. Genau. Und da fehlte mir ja ein Gedanke und ich wollte den dort nicht sagen, weil ich erstmal nochmal nachgucken wollte. Ja. Und den wollte ich nochmal loswerden, ganz kurz, ohne kurz große Diskussion. Genau, es geht nämlich um die historischen Verflechtungen von Anton Wilhelm Amor. Und auch bei der Umbenennung in der Diskussion kam halt Diskussion darüber auf, ob der Namensgeber Anton Wilhelm Amor selbst ein Teil einer Gemeinschaft war, der die Sklaven besaß oder mit ihnen handelte. Und das haben einige Berichte thematisiert, dass es möglicherweise auch in seinem Umfeld so Sklavenhandel gab. Das war noch so der Nebenpunkt. Ja, ne? Es gibt ja Leute, die immer das Haar in der Suppe suchen. Richtig. Genau. Das wollte ich nur noch mal erwähnen, weil wir da ja das schon so sagen wollten. Ich glaube, er hat auch seine Socken mehr als 2 Wochen hintereinander getragen. Richtig. Vielleicht war er auch Tennisspielen beim Stromausfall oder keine Ahnung. Nein, das dazu. Und er ist bekannt dafür, dass er bei Stromausfall Tennis spielt. Richtig. Eine andere Sache noch. Wir standen ja auch an der tschechischen Botschaft. Mhm. Und da ist uns ein schöner Fauxpas passiert und ihr habt es auch nicht gemerkt. Mhm. Wir haben nicht gedacht, das ist die Botschaft der Tschechischen Republik von Tschechien. Ne? Ist auch alles richtig. Und ich hatte fälschlicherweise gesagt, Tschechien darf man gar nicht mehr sagen. Mhm. Aber gemeint war natürlich der Begriff Tschechei. Tschechien, ja, ich glaube, Tschechien war der neuere Begriff. Der erste war Tschechoslowakei. So dann hat sich die Tschechoslowakei, glaube ich, getrennt in die Slowakei. Und in Tschechien, Tschechien oder Tschechische Republik. Tschechei. Richtig. Nee, Tschechei halt nicht. Ich kann mich erinnern, als Kind haben wir immer Tschechei gesagt. Ja, ja. Ne? Und, ja, das habt ihr. Richtig. Und Tschechei sagt man heute nicht mehr. Ist warum? Ja wieder dieses Thema. Wegen der NS-Vergangenheit. Es gibt da wohl, ja. Also der Begriff ist einfach vorbelastet. Richtig. Und deswegen genau. Benutzt man ihn nicht mehr. Ja. Ne? Man sagt auch nicht mal Türkei. Türkei. Gutes Follow-up. Ne? Gutes Follow-up. Genau, wollte ich nämlich gerade fragen. Was gibt es denn noch so für Begriffe, Länder oder andere allgemeine Begriffe? Hatten wir beim letzten Mal schon, bei Deutschland heißt es nicht mehr Kartoffel. Haben wir schon festgestellt, ja. Glaube ich, in derselben Ausgabe. Genau, ja. Ne? Also Türkei ist klar, die englische Bezeichnung. Was ist denn zum Beispiel mit Ceylon oder Ceylon. Sri Lanka? Weißt du nicht? Ceylon war sozusagen der gängige Name für den Inselstaat bis in die 70er Jahre. Ich dachte bei Sri Lanka übrigens immer, es wäre ein Tippfehler und heißt Sri Lanka. Nee. Oder Burma gegen Myanmar. Das ist auch Myanmar. Myanmar, ja, mit Y wird es geschrieben, genau. Mhm. Genau, und die Türkei halt, ne? Andere Namen sind mir eher nicht. Ja, aber da fehlt jetzt schon wieder der Hintergrund. Was ist der Hintergrund? Von der Türkei? Nein, über die Türkei haben wir mehr als genug gesprochen, bei den ganzen anderen. Ja, warum da die Begriffe oder die Namen sich geändert haben? Darauf wolltest du doch hinaus, dass sie irgendwie vorbelastet sind. Nee, ich glaube, Stefan wollte nur darauf hinaus, dass sich Namen geändert haben. Richtig, so passiert das manchmal. Warum das zum Beispiel bei Myanmar so ist, im Englischen ist es zum Beispiel weiterhin noch die Bezeichnung, aber im Deutschen ist heute Myanmar der offizielle Standard und nicht mehr Birma oder Burma, wie es früher war. Und Spanien warum heißt auch nicht mehr ist, so. Kann ich dir auch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Okay. Ja. Genau. Weißt du es? Nein. Deswegen frage ich ja. Es gab da auch, was war denn das? Ach, jetzt habe ich den Namen. Ich weiß nur, Reiter heißt jetzt Twix. Das war sonst ja auch. Und, sich so und warum danke. Ist das so? Keine Ahnung. Ich kann es dir sagen. Ja? Der Hintergrund ist Internationalisierung. Und dann würde es Raider heißen. Und Raid ist Aussprache. Ja. Nee, ja. Raid ist ein Überfall. Überfall, genau. Ja. Und deswegen ist man zu Twix übergegangen. Mhm. Und ich glaube, aus selbigem Grund gibt es auch nicht mehr die Oakland Raiders. Vereinsportverein? Aber die Los Angeles Raiders gibt es immer noch. Nee, die heißen nicht mehr so. Na, Los Angeles? Nein, die Raiders. Aber auch interessant, heißen ja. Die noch? Das wusste ich zum Beispiel. Also es gibt auf jeden Fall nicht mehr die, die Redskins. Mhm. Die Rothäute. Ja, die mussten sich umbenennen. Und was haben sie gemacht? Das fanden die nicht so, das finde ich auch ein bisschen krass. Das ist ein Club, den gibt es seit wie vielen hundert Jahren? Keine Ahnung. Und der soll sich plötzlich umbenennen, weil Redskin halt an Indianer erinnert und somit ja. Nicht mehr politisch korrekt ist. Ja, Indianer selber soll man ja auch nicht mehr. Ja, und deswegen haben sie sich wie genannt? Weiß ich nicht. American Football Team. Das, da kann nichts schief gehen. Aber ich weiß nicht, ob sie mittlerweile einen Namen haben, aber ich okay. Wollte jetzt mal kurz gucken, weil ich bin der Meinung, die Raiders dürfen auch nicht mehr so heißen. Haben die mittlerweile? Die sind ja von Oakland nach Los Angeles gezogen, das ist richtig. Ja. Oh, überraschenderweise heißen sie mittlerweile, sie sind weitergezogen. Sie sind nämlich jetzt in Las Vegas. Mhm. Bitte, wer ist in Las Vegas? Das Team. Das welches Team? Die Raiders. Also sie heißen beide LA Raiders. Ja, sie heißen jetzt Las Vegas Raiders. Aha. Las Vegas Raiders. Oh Gott. Was für ein Zungenbrecher. Aber trotzdem wieder Raiders, ja? Ja, okay. Obwohl offensichtlich sind sie bei Raider geblieben. Dann war das nur meine Annahme wegen Raider und Twix. Hm? Weil die haben sich, genau. Aber bei Raider und Twix war es echt ist so, ja genau, wie du sagst. Ja, habe ich gelesen, deswegen Raid. Ja. Ja. Andere machen es ja, Capri-Sonne ist ja auch umbenannt worden. Capri-Sun. Capri-Sun. Capri-Sun. Ja. International. Und Kinder heißt aber Kinder im Ausland, du heißt es Children. Kinder. Kinder. Kinder. Das ist ein Eigenname, ne? Genau, okay. Eigenname. Kinder. Okay, spannend. Gut. Vorhin wollte ich bei René dazwischen grätschen. Ja, bitte, dann grätsche jetzt. Wo er vom Museum gesprochen hat. Du hast die Uhr nicht angemacht, René. Doch, habe ich. Hast du? Hat er nicht. Hallo Uhr, hat er gesagt. Hallo. Hat die Uhr angemacht. Ah, ja, sehr gut. Da? Alles gut. Von euch möchte ich jetzt nochmal das spannende Zitat haben von Herrn Schabowski. Ihr erinnert euch? Ne, ich kann es nicht im Wortlaut sagen. Nee, ich auch nicht. Du auch nicht? Aber ab wann gilt das? Ab jetzt? Ja. Sofort? Ab sofort, unverzüglich. Genau. Ja, genau. So. Und vielleicht habt ihr das mitgekriegt, da gibt es ja diesen berühmten Zettel, wo das drauf stand. Und der ist im welchem Museum? Im DDR-Museum. Im Haus der Geschichte. Wo ist denn das? Kenn ich nicht. Das gibt's nicht. Gibt's nicht. Das gibt's. Also das steht wahrscheinlich in Bielefeld, das gibt's ja auch nicht. Und das Spannende ist, dieser Zettel. So wie alles, was Stefan erzählt. Der Zettel, der wurde jetzt von einem privaten Käufer oder schon vor länger von einem privaten Käufer quasi gekauft. Ne? Quasi. Dem gehört er. Ja. Das heißt sozusagen. Sozusagen, genau. Wurde sozusagen gekauft oder wurde es gekauft? Und das Museum hat immer gesagt, nee, wir verraten nicht, wer das ist, der soll anonym bleiben. Na? Das ist eigentlich bei fast allen Käufen richtig. So. Richtig, aber in dem Fall hat die Presse Druck gemacht und gesagt, wir wollen wissen, wer das war. Und was auf die dem Presse steht. Die Presse kann keinen Druck machen, die Presse kann nur argumentieren, es gäbe ein überwiegendes öffentliches Interesse. Es gab einen jahrelangen Rechtsstreit dazu und jetzt hat das Museum quasi resigniert, denn ein Gericht hat gesagt, eingelenkt. Die Presse hat recht, der Name muss rausgegeben werden. Ja. Warum? Warum? Das weiß er wieder nicht. Na, weil das, so wie du schon wahrscheinlich das sagst. Das öffentliche Interesse. Genau, das denke ich mal, wird sehr hochwiegen in dem Fall. Na? Der Zettel ist doch viel wichtiger als die Person, die den gekauft hat. Irgendwie schon, ja. Das ist doch nur gut für, das zu wissen ist doch nur relevant für Einbrecher. Das, genau, ich frage mich auch, was ist die Folge davon? Ne? Also noch ist der Name nicht öffentlich bekannt, aber das wird demnächst passieren, vermutlich. Ne? Das ist halt so, ja, wie ihr schon sagt. Ne? Also ich verstehe das Problem nicht. Warum der Name veröffentlicht wurde, verstehst du nicht? Ja, ich will einfach nur wissen, was auf dem Zettel steht. Da musst du in das Museum gehen. Nee, offenbar ist es ja so, wenn ich das wissen will, muss ich den Typen besuchen. Wenn der Typ das gekauft hat, ist es doch nicht mehr im Museum. Nee, das Ding liegt schon im Museum. Das ist schon im Museum ausgestellt. Da kannst du es ja angucken. Übrigens, ich möchte auflösen. Ja? Das Haus der Geschichte. Das Haus der Geschichte ist in Bonn. In Bonn. Ah ja, okay. Das passt ja auch. Also, Bonn, alte. Das Museum hat den Zettel verkauft an einen Privatmann. Ja. Aber der Zettel ist nach wie vor im Museum. Ich würde sagen, die Privatperson hat gerade für sehr viel Geld bezahlt, dass ihr Name öffentlich gemacht wird. Genau. War das vielleicht auch umgekehrt? Kann das sein? Dass es einfach ein Übermittlungsfehler gerade war? Genau, ich glaube, der Zettel, der Privatmann hat den Zettel ans Museum verkauft. So rum ist es. Und hat den Namen des Museums jahrelang geheim gehalten. Nee, aber jetzt wirklich. Also, hier steht nämlich, das Museum wollte den Verkäufer geheim halten. Also, wurde der Zettel ja an das Museum. Warte, lesen lass, uns, lass uns das kurz klären. Der Verkäufer, ist das die Person, die etwas verkauft? Wir lassen René diesen Gedanken zu Ende führen. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass der Verkäufer hat ja den Zettel verkauft. Das heißt, der Verkäufer ist die Person, die den Zettel hatte, ja, bevor er verkauft wurde. Genau. Und dann ist der Käufer die Person, die das kauft. Das Museum, das Institut sozusagen. Sind wir in der dritten Klasse? René, reiß dich mal zusammen. Dann macht es ja auch wieder Sinn, weil die Presse hätte gern gewusst, wer den Zettel hat. Ich habe auch einen Zettel, den ich verkaufen möchte. Deine Zettel will aber keiner haben. Ne? Hm. Oh, toll. Nee, nicht der Zettel, den du verkaufen würdest, ist museumsreif, sondern du selber. Naja. So, ich glaube, wir sollen. Es entgleitet die dir, Stefan. Die zweite Sache. Ja. Du hast gesagt, da gab es zwei Kleinigkeiten. Das noch. Ist so ein Ding. Er guckt immer nur, ob. Was ist denn die zweite Kleinigkeit? Ja, die zweite Kleinigkeit. Nee, das waren die. Das waren ja zwei. Hallo? Könnt ihr erzählen? Käufer und Verkäufer. Nein, die Richtigstellung und das. Ach so. Okay. Sind doch zwei. Das war für mich unverbunden eine Sache. Das war für mich auch alles eins. Nein, alles gut. Aber, ja. Genau, die Fragen sind halt interessant. Zum einen, wer hat es verkauft und warum ist der Zettel überhaupt in einem privaten Besitz? Hat ihn vielleicht einer gefunden? Vielleicht oder ist er runtergefallen, keine Ahnung. Ja, genau, das wäre doch mal spannend. Und das, da, deswegen will wahrscheinlich auch die Presse mehr wissen dazu. Dieser Zettel hatte keine besondere Relevanz an dem Tag, als Schabowski das vorgelesen hat. Das heißt, es ist wahrscheinlich einfach liegen geblieben. Ich glaube, den hat die Putzfrau vielleicht geschnappt. Und dann hat die Putzfrau oder der Putzmann oder sonst irgendjemand hat sich das Ding einfach geschnappt und hat das zu irgendwelchen Akten gepackt. Und Jahre später hat jemand den gefunden und gesagt, na sag mal, das war doch da, aber das behalte ich erstmal. Ich vermute, die Presse denkt, dort ist eine viel größere Story noch hinter. Richtig, wir werden Dokumentation darüber finden demnächst. Da bin ich schon gespannt. Komm. Aber wenn wir schon in der Vergangenheit waren, in unserer Jugendzeit, ein bisschen später. Reden wir doch über die 80er. Die 80er? Genau. Ja, weil die Jugend? Einfach toll. Wir haben über die Jugend gesprochen, die 80er sind doch nicht deine Jugend, oder? Ja, was denn sonst? Also. Bin nur 70er Baujahr. Wir fangen mal ganz vorne an. Ja, ganz vorne. Die Sache ist ja folgende. Ja. Aha. Es gibt ein Ereignis, also man kann ja dazu sagen, wir sind zwei Ostberliner und ein Westberliner. Zwei echte Berliner. Die quasi in ein und derselben Stadt zwei unterschiedliche Lebensweisen kennengelernt haben. Und zwei Welten. Und Lebensmodelle oder politische Modelle, ja, was auch immer. Und eine Sache, die dabei, also man denkt immer, seins ist das Selbstverständliche. Klar. Und das merkt man erst, wenn man in die Kommunikation kommt. Und mir war vor kurzem aufgefallen das Thema Jugendweihe. Und ich fand es ganz interessant, weil für mich, wahrscheinlich auch für Stefan, ist eine Jugendweihe der absolute Standard. Also es ist so ein festes Ereignis in dem Leben eines jugendlichen Menschen, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass es Leute gibt, die sagen, das ist totaler Quatsch. Jugendweihe gibt es gar nicht. Ja, was ist denn überhaupt die Jugendweihe? Das ist eine sehr gute Frage. Was muss man sich darunter vorstellen? Genau. Was ist die Intention? Also vielleicht erstmal ganz high-level und sachlich. Jugendweihe kennen wir als die Aufnahme eines Kindes, Jugendlichen, in den Kreis der Erwachsenen, ohne dass man volljährig ist. Also Jugendweihe ist eigentlich so ein Ritterschlag. So, ein Initiationsritus. Früher hatte man gesagt, eine Person wird in die Gesellschaft eingeführt. Genau, also jetzt mal ganz, ganz, ganz sachlich. Es handelt sich um eine frei religiöse Veranstaltung, denn. Nein, du meinst religionsfreie Veranstaltung. Ach so kann man es auch sagen. Ja. Deswegen ist Marc da. Und jetzt haben wir den Kontrastpartner noch gar nicht genannt. Im Gegenzug zur Konfirmation. Ja. Genau, also ich habe immer gedacht, Konfirmation ist die Jugendweihe der religiösen Menschen. Ja. Aber ganz so ist es dann natürlich nicht. Aha. Aber es ist auch gleichzeitig zur selben Zeitebene wahrscheinlich dann auch, ne? Also was die, meinst du mit Zeitebene? Na, auch so in dem Alter. Das ist in dem Alter, ja. Und vermutlich, keine Ahnung. Also für mich ist es so, na, mit meinem Wissen jetzt über Konfirmation habe ich das Gefühl, dass die Jugendweihe die nicht religiöse Kopie der Konfirmation ist. Ja, genau, so habe ich das auch verstanden. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Sinn von Jugendweihen. Es geht darum, den Kindern an der Stelle nochmal klarzumachen, Werte und Verantwortung und Moral, die im Erwachsenensein dazugehören. Das ist so der Punkt, an dem man sagt, so, aber jetzt musst du verantwortungsvoll sein, moralisch sein und du bist erwachsen. Ab sofort bist du kein Kind mehr. Das heißt, Kinderarbeit greift nicht mehr, such dir einen Job. Genau, richtig. In der DDR war diese Jugendweihe Pflicht. Pflicht, war eine Pflichtveranstaltung. Deswegen, das ist ja genau der Punkt. Das ist Pflicht? Ja. Wie Pflicht? Wie meinst du das? Definier das mal. Jugendweihe hat stattgefunden. Warum kann ich dir beantworten? Ach so. Weil die Partei, nee, die hat immer recht. Aber das heißt, wie hat es stattgefunden? Also im Rahmen der Schule wurde das standardmäßig, also so war es bei mir, du bist ja ein bisschen jünger, da muss ich dazu, so stimmt, du hast nach mir Jugendweihe gehabt, du kennst das gar nicht so. Also ich habe es noch so beim Älteren gemerkt oder gelernt, die Jugendweihe findet zu einem bestimmten Zeitpunkt statt. Hm. Das wird von der Schule aus, so hatte ich das Gefühl, organisiert. Du bist im Klassenverbund zur Jugendweihe und du hattest wahrscheinlich nach 89 deine Jugendweihe. Ja. Genau, dann hattest du ja die Jugendweihe schon nicht mehr in der DDR, sondern du hattest die, die unpolitische Version der Jugendweihe. Ja. Und die ist tatsächlich so gewesen, also eigentlich nach meinem Gefühl hat Jugendweihe nach der Wende nur stattgefunden, um die Leute weiterhin mit dem zu bedienen, was sie kannten. Also ich hatte das Gefühl, so ist es in meiner Erinnerung, die Jugendweihe nach der Wende war einfach nur so eine seichte Variante der Originaljugendweihe. Aber wann hattest du denn Jugendweihe? Du bist doch 2 Jahre älter als ich nur. Ja, ich hatte Jugendweihe genauso zur Wendezeit. Nee, es muss doch danach gewesen sein. Also ich war zur Wende 89, war ich 10 Jahre. Und die Jugendweihe hast du mit? 12. 12? Nein, schon 14. Mit 14, ne? Also dann musst du doch auch gut, nach der Wende. Okay, dann ihr müsst ja nur anfangen, ihr müsst doch bloß überlegen, wann ihr euch die ersten Jobs gesucht habt. Habe ich doch vorhin gesagt. Wie alt wart ihr da? Aber vielleicht hilft es. Aber Punkt ist, es bleibt ja manchmal auch ein paar Generationen oder ein paar Jahre noch in einem hängen. Für mich war Jugendweihe, mein Bild war, so habe ich Jugendweihe, man wird ja in der Schule auch darauf vorbereitet. Also es ist ja nicht so, dass du am 14. Geburtstag das erstmal von der Jugendweihe hörst, sondern das erfährst du Jahre vorher schon. So nach dem Motto, das kommt bald auf dich zu, so läuft das ab und so. Und ich kann mich erinnern, plötzlich wurde die Jugendweihe aus der Schule rausgerissen, Eltern, kümmert euch selber drum, das findet jetzt so Larifari statt. Marc. Die Konfirmation, dazu meine Wortmeldung, ja, bitte. Der eigentlichen Konfirmationsveranstaltung geht ein Konfirmationsunterricht voraus. Genau. Da wollte ich wissen, also warum ist klar, weil es hat eben religiösen Hintergrund und du lernst dann eben etwas Religiöses dabei. Weißt du, wie lange dieser Konfirmationsunterricht ist? Nein, ich weiß da überhaupt nichts drüber. Ich bin nicht konfirmiert. Als Westberliner habe ich auch keine Jugendweihe mitgemacht. Also von daher bin ich komplett raus aus der Nummer. So ein bisschen wie mit der Bundeswehr. Habe ich nichts mit am Hut. Ja. Konfirmation. Und ich wollte wissen, ob es so eine Vorbereitung für die Jugendweihe bei euch auch gab. Ja, also ich kann jetzt nicht für die Original-DDR-Jugendweihe sprechen. Kurz zur Konfirmation, diesen Unterricht, wie ich gehört habe, ist ja über einen sehr langen Zeitraum im Vorfeld. Definiert lang? Ich weiß nicht mehr, streckt sich über einen Monat, zwei Monat? Monate? Nee, länger. Oder okay, sogar noch länger, weil im Kontrast dazu gibt es bei der Jugendweihe so eine Jugendstunden hieß das, glaube ich. Also das war so arbeitsgemeinschaftsmäßig, da konntest du irgendein Thema aussuchen und dann musstest du da so ein paar Stunden hin. Das ist der Grund, warum ich das so als abgespeckte Variante der originalen Konfirmation in der DDR-Jugendweihe sehe. Okay. Und ich bin da, glaube ich, auch gar nicht hingegangen. Also für mich, ich habe das so gelernt, das Event an sich findet statt. Das ist wie eine Einschulung vom Umfang her. Also das ist wirklich mit Familie, mit Geschenken, mit Essen gehen, mit Feierstunde. Und in dem Rahmen der Feierstunde wird eben wird ein Programm runtergerasselt, wo es sich eben darum dreht, erwachsen zu werden. Das heißt, Leute aus dem politischen Leben oder aus aus der Kunstszene, so Musiker und so, führen extra ein Programm auf, was diesem Thema gewidmet ist. Jetzt bei Konfirmation oder bei Jugendweihe? Bei der Jugendweihe. Bei der Jugendweihe, genau, ja. Bei der Konfirmation weiß ich nicht, wie es mit der Feierlichkeit ist, aber die haben, da ist es irgendwie so dieser Weg ins Erwachsensein. Also du hast diesen Unterricht, diesen Konfirmationsunterricht, von dem du erzählst. Das heißt, du wirst da richtig drauf vorbereitet, dass da Sachen notwendig sind. Da wird wahrscheinlich dann auch so Werte, Moral und so vermittelt, aber eben auf den religiösen Weg, vermute ich. Mhm. Und am Ende heißt es dann so, jetzt hast du viel gelernt. Ein bisschen wie so eine Pfadfinderprüfung, glaube ich. Mhm. Nur ohne Prüfung. Da kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen. Ja, also heutzutage ist es ja auch so, von denen die Jugendweihe haben, die haben ja meist wirklich diese offizielle Veranstaltung, ne? Heißt so Jugendfeier oder so, wo eigentlich alle hingehen. Das ist der Name für Jugend, richtig. Genau. Die haben das Wort Jugendweihe, das habe ich gemerkt, kurz nach der Wende so ein bisschen versucht zu entddDRisieren und haben einfach Jugendfeier dazu gesagt, weil offenbar dieses Wort Jugendweihe so extrem politisch eingepreist. Genau, finde ich auch Quatsch. Und ich dachte früher immer, dass wir im Osten sozusagen die Jugendweihe haben und im Westen hatten die quasi die Konfirmation, aber hat natürlich auch andere Gründe. Also ich glaube, im Osten gab es ja auch Konfirmation, wenn da irgendwie so eine religiöse Gegend. Also die Wahrheit ist ja, Konfirmation gab es schon immer. Ja auch. Und diese Alternative, diese nicht religiöse Alternative, scheint es ja erst seit Mitte des 1852 zu geben. Mhm. Ist das Mitte des 19. Jahrhunderts? 1852? So ist es. Bis 19. Jahrhundert. Ja, und in Westdeutschland gab es Alternativen zur nicht kirchlichen Konfirmation. Ja, und zwar, da gibt es gar keinen Namen. Also es gab aber tatsächlich, ich sag mal, Jugendweihen, auch im Westen, unter Freidenkern. Die wurden dann eben nur nicht gefördert. Und die Teilnehmerzahl lag wohl unter 5%. Also da sieht man, was für eine Randerscheinung diese Jugendweihe, die wir halt kennen. Bei uns war es so, die Konfirmation war Randerscheinung. Ich dachte immer, wir hatten tatsächlich in der Klasse eine, die in die Kirche ging. Und die hatte nämlich bei der Jugendweihe nicht mitgemacht. Und ich dachte mal, sie ist die Randgruppe. Hm. Also war sie sicherlich in der DDR auch, aber. Na, sie hat es wahrscheinlich dann anders gemacht, ne? Aber kannst du dich exakt noch an deine Jugendweihe erinnern? Ja. Und? Ja, wie ich gesagt habe, es war. Also mit so einer offiziellen Veranstaltung. Genau, also wie Einschulung war es gewesen. Gar nicht, echt? Ehrlich gesagt. Nö, also Familie war zu Besuch, es gab richtig schöne Geldgeschenke und die Feierstunden. Na, vielleicht haben deine Eltern kein Geld bezahlen wollen. Es gab noch kein PayPal damals, ja. Also warst du bei so einer Feierstunde? Nee, wir waren, auch wie du sagst, Familie kam zu Besuch, ne, Oma, Opa, weißt du? Alle. Und wir haben eine schöne Revue im Friedrichstadtpalast besucht. Da kann ich mich erinnern. Da siehst ich hatte du einen schicken Anzug aber an. Alleine, nicht mit anderen Kindern. Nö. Siehste? Und eine Jugendweihe, wie sie halt so im Lehrbuch steht, findet halt statt mit einem Saal voll Jugendlicher, die mit ihren Eltern dort eine große sind. Rede, genau. Und dann werden alle Kinder auf die Bühne gebeten, werden namentlich aufgerufen, bekommen eine Blume in die Hand gedrückt, bekommen ein Buch in die Hand gedrückt, wo es um das Thema Moral, Werte, keine Ahnung, was geht. Der Titel des Buches. Den weiß ich nicht und ich wette, der ändert sich von Jahr zu Jahr. Weil die Jahreszahlen eine andere sind. Nee. Und ich vermute, dass deine Eltern tatsächlich sich das Geld für diese Jugendfeier sparen wollten, weil die Kosten liegen wohl zwischen 130 und 150 Euro, 200 sogar, je nach Bundesland. Genau, du musst dafür Geld für bezahlen. Ja, aber es hat mir nicht geschadet, muss ich ehrlich sagen. Nee, natürlich nicht. Ich finde dieses Event ja schön, aber da sieht man mal, wie tief das offenbar in deiner Familie verankert ist, dass das stattfindet, dass sie einfach ihre eigene Jugendfeier machen, weil sie sagen, das gehört dazu. Definitiv, ja. Und dann ist eben interessant, wenn Leute, die aus dem Westen kommen, ich sage jetzt mal, ohne das jetzt so trennen zu wollen, aber die dort ihren Ursprung haben, dass die möglicherweise dieses Event gar nicht stattfinden lassen, wenn sie nicht in der Kirche sind, weil sie es halt gar nicht kennen, dass es das unkirchlich gibt. Ja, ich hab also definitiv, ne? Vielleicht könnt ihr ja uns eure Erfahrungen teilen mit uns. Schreibt uns einfach. Ich habe noch ein paar Zahlen. Wäre mal interessant, glaube ich. Ja, ich sage noch mal kurz ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Ja, gerne. Also wie es bei dir gelaufen ist. Ganz genau. Also meine ältere Schwester, die wurde konfirmiert. Die hat sich allerdings weniger für den religiösen Hintergrund als vielmehr für die monetäre Entlohnung irgendwie interessiert. Ich glaube, die war eher an den Geldgeschenken interessiert. Aber das ist jetzt eine wüste Unterstellung. Man steckt ja nicht drin. Das ist zumindest die Erinnerung, die ich daran habe. Und es wurde mir natürlich freigestellt, ob ich das würde auch machen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, sehe da irgendwie keinen Sinn. Also große Familie haben wir eh nicht mehr. Wer soll da schon kommen? Da würde ich eh kaum irgendwie Geschenke kriegen. Und Religion hatte ich zu dem Zeitpunkt dann eigentlich auch schon abgeschlossen. War dann also dem entwachsen. Und deswegen stand das für mich irgendwie nie zur Debatte. Und dass es da eine Alternative gäbe, irgendwie eine andere Art von Initiationsritus wie die Jugendweihe im Osten, das wurde überhaupt nicht an mich herangetragen. Ja, weil es oftmals keine Relevanz hatte. Ja. Es hat sich auch niemand dafür interessiert. Also weder im Freundes- und Bekannteskreis und Familie sowieso nicht. Also da war nur die Frage, willst du das machen? Ja, nein, willst du nicht? Alles klar. Dann ist die Sache damit erledigt. Ich habe noch ein paar Zahlen zur Jugendweihe, zur Konfirmation und zur Firmung. Das ist nämlich das katholische Gegenstück. Ah ja, okay. Die Konfirmation ist nämlich evangelisch. Aha. Ja. Und zwar, also Alter der Jugendweihe und Konfirmation ist 14 Jahre. Die Firmung liegt bei 12 bis 18 Jahren. Die Vorbereitung zur Jugendweihe liegt bei 3 bis 4 Tagen. Also wie ich schon sage, so ein paar Stunden muss man da irgendwie sich mit was beschäftigen. Ja. Bei der Konfirmation liegt die Vorbereitung bei 1 bis 2 Jahren. 1 bis 2 Jahre. Ich hatte es in Erinnerung, dass es lang ist, aber so lange hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Das ist ganz schön lang. Und die Firmung liegt bei 1 Jahr. Und die Verbreitung der Jugendweihe Ost, warte mal, ich guck mal kurz, genau. Im Osten sind, also wenn ich Osten und Westen sage, ich möchte nicht, dass die Mauer wieder aufgebaut wird, ihr versteht. Neue und alte Bundesländer. Ich mache es neu und alte, nach 30 Jahren auch ein bisschen. Ja, eigentlich ist es doof, dass man das so sagt, aber es ist halt so drin. Ja, ich meine das im geschichtlichen Kontext. Ja, genau, man weiß ja, was du meinst. Zur besseren Einordnung. Genau, im Osten ist aktuell in den letzten Jahren die Teilnahme an der Jugendweihe bei 30 bis 50%, was ich überraschend wenig finde. Das stimmt, so wie du es erzählt hast, müsste es eigentlich mehr sein, ne? Die Konfirmation liegt bei 13%. Okay. Das, ja, das entspricht meinem Gefühl. Und 3% die Firmung. Und im Westen ist die Jugendweihe bei unter 5%. Und das finde ich schon einen krassen Unterschied. Ne? Die Konfirmation liegt bei 30% und die Firmung bei 24%. Das sind ja 54% religiös. Ja, sozusagen. Aber dieser Unterschied, und das ist, was mich jetzt dieses Thema hat auch so rausholen lassen, dieser Unterschied zwischen Jugendweihe bis zu 50% im Osten heute noch und 5% oder weniger als 5% im Westen. Das war das, was mich so ein bisschen, wo ich denke, boah, was für unterschiedliche Realitäten. Und hier in Berlin ist halt, lebt halt dieser Unterschied auch so dicht beieinander. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir wahrscheinlich auch das Geld für die Jugendfeierstunde sparen, würde das Event, aber ich finde das gut, diese Aufnahme eines Jugendlichen in den Erwachsenenkreis. Ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin. Echt, ich finde das schön für ein Kind. Also ich habe da immer drauf zu. Ja, es ist einfach ein weiterer Grund zum Feiern. Aber genau. Nee, für mich war das auch so ein Meilenstein. Ja, na wirklich, doch schon. Ja? Also es ist, wie gesagt, für mich hat das 100% den Charakter einer Einschulung. Ja, genau, so würde ich es vergleichen. Aber die Feier machst du doch dann später privat und nicht dort. Das glaube ich, meint der Marc trotzdem. Also diese Feier zu Hause, die Familie zusammenzuholen und zu sagen, hey, wir feiern Jugendweihe jetzt ohne da dieses ganze Probaborium, wo man noch zahlen kann. Nee. Also, Marc schüttelt den Kopf, genau. Ja, ja. Marc nicht für notwendig zu halten. Nee, gar nicht. Und am Ende haben wir jetzt ja auch April und das heißt, in einem Monat ist es schon wieder soweit. Im Mai sind ja meistens die Jugendweihen. Ne? Und dieses Jahr gibt es auch ganz viele in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis. Aber siehst du, achte mal drauf, ob das wirklich Jugendweihe noch heißt, ob dieses Wort zurückgekommen ist, weil ich weiß, kurz nach der Wende wurde dieses Wort weggeschnitten. Also da wurde aus Jugendweihe Jugendfeier gemacht. Na, das ist, glaube ich, nur die Jugendfeier ist dieser Begriff dieser Veranstaltungsreihe. Jugendweihe darfst du trotzdem noch ganz normal sagen. Ja, das aber ist ja die Jugendweihe. Ich hatte das Gefühl, damals schon als Jugendlicher hatte ich das Gefühl, dass die Jugendweihe einfach umbenannt wurde, damit man sich nicht dieses Schmutzwort und was damit verbunden ist aufhalst. Aber ich glaube, mittlerweile ist es so, dass es wieder in den normalen Sprachgebrauch zurückgekehrt ist, ohne Einfärbung. Ja. Und jetzt überlege ich trotzdem, mit 14, oh Gott, jetzt muss ich mal rechnen. Ja, das ist ja schon 50 Jahre her bei dir fast. Ja. Ich habe 91. Also ich habe, wann war Mauerfall? 89, 90, ja. 89 war die Wende. Da war der Mauerfall. 89. Ja, und wann war die Wiedervereinigung? 90. 90. Siehst du, aber ich habe dann ein Jahr nach der Wiedervereinigung, für mich war es so, als wenn gerade der Noch die alten Regeln so ein bisschen. Genau. Und, ja. Ja, ja. Wie gesagt, ich kann mich da nicht so genau dran erinnern. Ich habe nur an diese gemacht. Veranstaltung, also dass wir ja privat dann weg waren. Ja, und das war sehr schön. Gibt sogar noch Fotos von. Nee. Aber nicht jetzt. Ja, Jugendweihe. Oder Konfirmation. So ist so ein Unterschied, so ein krasser Unterschied immer noch vorhanden, ohne dass wir ihn sehen. Und hatte eine Kollegin zu mir gesagt, hä, was soll bitte schon eine Jugendweihe sein? Und ich sage, hä, aber was machst du mit Konfirmation? Dann wäre ich da nicht drauf gestoßen. Hm. Ja, so ist das. Tja. Gut. Ja, es ist schwierig, sich mit Themen, über Themen zu unterhalten, die ja eigentlich, wir sind viel zu alt dafür eigentlich. Echt? Aber ja, guck mal, du gehst doch zu zwei. Ich bin für kein Thema zu alt. Du gehst halt zu zwei Jugendweinen, also so alt bist du auch nicht. Nee, ich gehe da nicht hin, aber die sind. Ach so, geh doch einfach hin. Nee, die sind zu weit weg. Und dann, ach so, sonst hättest du sagen können, das, was ihr feiert, gibt's gar nicht. Ich bin für kein Thema zu alt. Wir können uns nächstes Mal auch gerne über die Sesamstraße oder die Muppet Show oder so unterhalten. Okay. Oder natürlich die Sendung mit der Maus. Ja, zum Beispiel. Denn da ist es so ein bisschen wie mit, weiß ich nicht mehr, da gab es irgendwie so, keine Ahnung. Na jedenfalls, was für Kinder gut ist, muss ja für Erwachsene nicht schlecht sein. Da gab es mal so eine Werbung. Was war das nochmal für ein Produkt? Ja, wahrscheinlich Kinderschokolade oder so. Könnte auch sein, ja. Was für Kinder? Ich habe es auch im Ohr. Bleiben Werbesprüche eigentlich noch so hängen wie damals? Guckt man überhaupt noch Werbung? Ja, gezwungenermaßen. Da gibt es immer mehr. Aber kaum. Also, ich gucke mittlerweile mehr Werbung, als ich geguckt habe, als ich noch vom Fernseher abends irgendwelche Sat.1-Serien geschaut habe. Okay. Weil du so viel YouTube guckst. Ja, überall. Also du wirst ja, wie jede Webseite, die du besuchst. Echt? Hast du keinen Pi-Hole zu Hause? Nee. Hast du keinen Werbeblock? Ich will ja schnelles Internet haben. Nee, also früher habe ich mehr Werbung geguckt, weil das ja kam ja im Fernsehen ständig, musstest du ja gucken, aber heute spult man halt vor. Hä? Und wenn du jetzt irgendwie Streamingdienste hast, wo Werbung vorspulen? Kommt, dann macht man halt in der kurzen Zeit was anderes. Du kannst Werbung nicht vorspulen. Trotzdem ja, das ist völliger Quatsch, was du erzählst. Du musst es vorher aufnehmen. Also, nee, natürlich, mach ich auch. Ist ja auch mein. Was, du nimmst noch auf? Teilweise schon, bei, ja. Du nimmst bei Kannst Video du doch auch bei den Demand? Streaming-Diensten kannst du doch auch aufnehmen. Okay, ja, das hört sich so komisch an. Ich nehme ein Video on Demand auf. Genau. Ich nehme ein Video, was ich gucken kann, was ich will, nehme ich auf. Genau, bei den Privaten ist es natürlich anders. Ja. Die kannst du nicht vorspulen, was ich auch eine Frechheit finde, aber das diskutieren wir in anderen Stellen. So ist der Deal. Ja, aber kann ja nicht sein. Also. Na, so ist der Deal. Nee, und wie gesagt, wenn du zum Beispiel bei YouTube viel guckst und da kommt dann Werbung, siehst du ja, wie lang die Werbung ist, na, dann stehst du mal kurz auf, holst dir ein Getränk und so. Also ich habe ja privat den, einfach mal kacken. Ich habe dem Drängen der Familie nachgegeben und wir haben jetzt Netflix, aber nicht das Abo, sondern so eine Guthabenkarte. Ach so, okay. Ich werde jetzt auch regelmäßig aussetzen, okay. Ne, weil ich finde so Abo-Sachen finde ich. Naja, kommt drauf an, was man viel macht. Also man muss sich entscheiden. Also wir haben uns jetzt entschieden für ein Modell bei Netflix, und zwar das mit Werbung, ganz bewusst. Weil es halt, ich glaube, kostet 5 Euro. Das ist ein Drittel von ohne Werbung. Genau. Und ganz ehrlich, wenn Werbung kommt, dann kann ich mal durchatmen, mal mit den Augen zwinkern. Richtig, ja. Also. Genau, so schlecht ist es gar nicht. Ne? Ja. Hey, Win-Win-Situation. Ihr werft Geld zum Fenster raus. Zeit und ich Video on Demand gucken ohne Werbung, weil dann kommst du gar nicht mehr zum Kacken. Ja, ja gut, aber du kannst ja Pause drücken. Das ist nicht dasselbe. Ja. Aber du siehst halt bei dem Thema genau auch die geschichtliche Entwicklung dieser Streaming-Dienste. Ne? Ich meine, früher war es so, da hast du bezahlt für einen Dienst und gesagt, ja, guck mal, ich kann das alles gucken, da kommt keine Werbung, nichts, alles cool. Und heute sagst du, ja, ich zahle viel mehr als du, weil ich habe keine Werbung. Ne? Mhm. Genau, also es ist auch spannend, diese Entwicklung zu sehen. Wir merken es gar nicht. Nee, ne? Wir merken es gar nicht, wie wir in der Nase rumgeführt werden. Richtig. Aber ja, so ist das. Oder mal, du drehst so ein bisschen, rollst mit den Augen. Mhm. Wolltest du was dazu sagen? Nee, nichts von Belang. Okay, Marc ist heute sehr müde, das merkt man einfach. Ja. Der Akku ist leer. Nee, hast du die Zeitumstellung nicht überstanden? Ja, genau, das kann man ja. Zeitumstellung ist ein gutes Thema. Also, habt ihr Probleme damit? Also, nee, ich finde es ja geil, die Zeitumstellung. Nachdem wir das in einer unserer Ausgaben ja, mal richtig, sie nicht. Naja, sie ist halt zwangsläufig notwendig. Nicht geil. Wir haben. Da, Marc, ich weiß. Auf. Marc, auf. Das war dein Stichwort. Endlich meine TM. Ja. Ja, ich weiß nicht, in welcher Folge wir das mal auseinandergenommen haben, aber wir hatten, glaube ich, mal geschaut, was würde ohne Zeitumstellung sein und richtig. Haben da relativ schnell festgestellt, so das will keiner haben. Ja. Und dieses Argument. Aber mit der Zeitumstellung. Dieses Strom. Ich bin schon richtig geil. Dieses Strommann-Argument von wegen, wir. Ständig Zeit um Strom zu sparen oder weil wir früher kein elektrisches Licht hatten oder so, ist ja nun Quatsch. Richtig. Also ich finde es gut, die Zeitumstellung, ich habe sie auch sehr gut überstanden in die Richtung und jetzt freue ich mich auf Oktober. Aha, da kommt die nächste, ist der Jetlag vorbei. Ne? Da kommt die nächste geile Zeitumstellung und dann in die andere Richtung. No. Ja, und Oktober wird es dann noch viel geiler, weil da kriegen wir eine Stunde wieder. Siehste. Da können wir noch viel länger am Ball bleiben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Genau. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich nee, also ich schwadroniere mich im Kopf und Kragen. Kein Problem. Aber hey, wie Stefan schon sagt, so langsam werde ich wieder wach. Ja, ja. Der Drink wirkt, obwohl du hast gar keinen Energy Drink gehabt. Nein, ich hatte gar nichts heute. Kein Kuchen, da können wir unsere Leute da draußen auch mal abholen. Es gab nämlich Kuchen, es gab Rührkuchen. Es gab natürlich Rührkuchen, ja. Stefan hat und zwar einen Schokolade bewerten, das heißt in der Teigmasse selber war Kakao verbaut. Oh ja, super lecker. Ebenso wie in der Lasur. Oder, nee, das heißt Glasur. Lasur ist das, was ich im Garten aufs Holz bringe. Es heißt französisch Glasur. Glasur? Glasur. Der feine Herr. Der feine Herr. Und der hat ein Red Bull. Red Bull, genau. Red Bull. Ja, so ist das. Eine Sache hatten wir ja schon letztes Mal angepriesen und bekannt gemacht und uns drauf gefreut. Und Achtung, Bekanntgebung. Jetzt ist es doch nicht dazu gekommen. Ne, doch. Wir haben noch 5 Minuten. Nach Stuttgart 21, ach so. Nach dem Berliner Flughafen. Ja. Und René weiß es schon. Ja. Die Elsenbrücke? Nee, René sag's. René Droppel. Also wenn ich's richtig verstanden habe und nichts durcheinander gebracht habe. Was ja bei dir passieren kann. Dann, glaube ich, dass die S21 nicht planmäßig fertig wird. Du meinst die S15? Genau. Die S12. Oh. Die S15? S15. Okay, die S15. Sollte ja seit dieser Woche schon fahren. Ganz genau. Moment. Prüfwarm berichtet. Ja. Dann nochmal ganz Ruhe. Ich habe eine traurige Mitteilung für euch. Die S15 verspätet sich leider um mehrere Jahre. Selbstironie ist alles, oder? Es ist doch Wahnsinn. Es ist doch krank. Wenige Tage vorher wurde der Start wieder schaffen wir nicht. Und gibt es da nähere Informationen? Haben wir schon einen neuen Termin? Wann es da haben wir noch einen zweiten Termin, soll, wo es nicht klappen wird? Die Sache mit dem Gutachten, was da jetzt irgendwie noch erstellt wurde, etc. Gibt es da irgendwie einen zeitlichen Rahmen? Es soll dieses Jahr noch passieren. Ach, dieses Jahr? Ja. Und alle. So. Genau. Das ist Berlin. Es ist einfach traurig. An alle Besitzer von Bauzäunen, ihr könnt euer Zeug dahinstellen. Genau. Ja. Da steht es die nächsten Jahre trocken und sicher. Und so kostet nichts. Naja, wer weiß. Aber wer hat jetzt einen Schaden davon, dass die S15 nicht fertig wird? Alle. Warum? Alle, gerade die aus dem Norden zum Hauptbahnhof wollen. Ja, aber die konnten ja jetzt auch schon nicht zum Hauptbahnhof fahren mit der S15. Genau, aber dann können sie ja bequemer dahin fahren. Es ist schon eine gute Verbindung. Und es ist ja auch erst der erste Teil, weil der geht ja dann noch weiter. Und das war ja auch erst der erste Versuch. Ja. Teil L? Wie soll es denn danach weitergehen? Das geht noch weiter bis runter an den Ring ran, ja. Und da wird uns auch, genau, es läuft ja weiter aktuell die S15 von Gesundbrunn über Wedding runter zum Hauptbahnhof. Das ist absolut richtig. Und dann? Und dann vom Hauptbahnhof über Richtung Potsdamer Platz. Ja. Mhm. Also auch die Verbindung. Jetzt wird's interessant. Potsdamer Platz Hauptbahnhof. Ja, okay. Ist eine coole Verbindung später. Und die dann läuft über bestehende Gleise. Und nee. Dann geht's langsam dann auf die bestehenden Gleise und dann irgendwie nach unten Richtung na wo? Süden. Ne? Na wo? Richtung, na, bis Südkreuz. Das ist interessant. Richtung Südkreuz, genau. Also kann ich gerne nochmal die exakte Strecke raussuchen. Wenn mit der S15. Steigen Sie in Südkreuz ein, fahren Sie mit der S15. Wumm, und hopp, 10 Minuten. Und 10 Minuten ja, das Problem oben am Hauptbahnhof und dann gleich in du hast, Neukölln. Wenn du vom Norden oder Süden kommst, kannst du nur über Friedrichstraße. Ja und? Das, schöner. Leute, die zum Hauptbahnhof wollen, haben es da bequemer. Ist doch viel besser. Also Das ist genau dasselbe. Interessiert mich denn, ob es die Leute bequem haben. Nein, also nein, aber damit kommen wir zu dem Einwurf von René, der sagte, warum ist das schlimm? Warum leiden alle drunter, wenn die S15 nicht fährt? Na, weil jedes einzelne Teilstück des öffentlichen Personennahverkehrs hat eine unmittelbare Auswirkung auf den gesamtlichen restlichen Verkehr. Mhm. Auch wenn er nur verschwindend gering erscheinen mag, aber jedes Stück, was nicht fährt, muss natürlich anders bedient werden. Das bedeutet, dass wenn im Norden die S-Bahn endlich fertig ist, kann ich im Süden entspannt in der Bahn sitzen, weil sie leerer ist. Nein. Potenziell ja. Also auf dem Stück, was dann durch die S15 ersetzt wird, fahren jetzt natürlich viele Buslinien. Damit die Straße werden unter Umständen dann weniger, weil natürlich eine viel bessere infrastrukturelle Verbindung besteht. Und dann kann man endlich wieder 80 fahren in der Stadt. Man muss nicht mehr auf die ganzen Busse Rücksicht nehmen. In Marienfelde fährt man generell 80. Durch die Fußgängerzone. Ich dachte mir sowas, ja. Ja, genau. Ja. Naja, wir schauen mal. Es wird uns noch weiter beschäftigen. Aber ja, so ist das. Mann, also wenn ich diesen Podcast nicht hören werde, würde ich sowas alles gar nicht erfahren. So viel Berlin-News, ne? Also das macht ja auch Sinn als Berlin-Podcast. So, apropos. Also, Berlin-Thema. Berlin-Thema. Die BSR. Ja. Oh. Also, BSR Berliner und Tarifverhandlungen etc. Und da kam neulich die Diskussion irgendwie auf bei der Arbeit und dass die BSR doch wohl recht laut ist. Und da dachte ich so, eigentlich ist das ein geiles Bit irgendwie für ein Comedy-Programm. Ich glaube, die BSR-Angestellten, die werden nicht irgendwie nach Tarif bezahlt irgendwie etc., sondern und also nicht nach Stunde, wie viel Müll sie abgeholt haben oder wie lange, sondern danach, wie laut sie das tun. Okay. Denn die geben sich richtig Mühe, jeden einzelnen Berliner irgendwie aus dem Bett irgendwie zu holen. Das ist ja mitunter ein Mörderkrach. Ich bin immer montags und freitags im Homeoffice. Und wenn die BSR auch sich nur einen Kilometer irgendwie nähert, um den Müll irgendwie abzuholen, das ist ein Gerumpel und aber ein Pumpel. Okay. Marc, was erwartest du? Sollen die Flüsterräder an die Mülltonnen machen oder es sollen die den Müll einzeln in den Dings reinlegen hinten? Nein, das ist natürlich absolut polemisch, was du ja von dir gibst. Dann es wäre nicht notwendig, so viel Krach dabei zu machen. Wie? Was für Krach machen sie denn, wenn eine Glasflasche? Nein, wenn die Mülltonnen die werden einfach geschoben, gezogen und dann werden sie einfach wir haben da so einen eingezäunten Bereich und da werden die einfach da so reingeschubst. Hm. Aber das passiert in einer Art und Weise, das ist unnötig. Herr Marc schläft. Nein. Noch. Wenn du mich da nicht ernst nehmen willst, dann verlass bitte umgehend das Büro. Verlasse bitte diesen Podcast. So schnell, wie ich das Thema nicht ernst nehmen kann, kann ich gar nicht aus dem Raum rennen. Unverzüglich, das gilt ab sofort. Aber dir ist aber durchaus bewusst, dass es Arbeiten gibt, die man in einer normalen Lautstärke machen kann und die einfach unnötig laut sind. Ich stelle mich jetzt schützend vor jeden BSR-Menschen auf dieser Welt. Ich habe überhaupt nichts gegen die BSR-Menschen, aber es ist eine Art und Weise, wie man seine Arbeit verrichtet. Meinst du, sie könnten sie leiser machen? Ja, ach, ist der Herr aufgewacht? Beginnt er endlich sein Gehirn anzuschalten? Denkst du jetzt mit? Ja, genau das sage ich. Willst du mir erzählen, dass du dir die Mülltonne über Kopfsteinpflaster auch leise und langsam ziehen kannst? Wer spricht denn von Kopfsteinpflaster? Das ist ja noch polemisieren. Also ich glaube. Polarisieren. Ich glaube, man. Dann argumentier doch vernünftig. Man müsste mal einen Test machen. Und zwar, ich glaube schon, dass der Eindruck nicht verkehrt ist. Das habe ich auch schon öfter gehört. Hupen ist auch laut. Laut aber, ist laut. Aber vielleicht müsste man mal so einen Einsatztag machen, um das zu belegen, wie es einem selber gehen würde, wenn man diesen Job macht. Schafft man das selber leiser? Oder ist es gar nicht anders möglich? Wir melden Marc da. Ich habe schon mal eine Mülltonne bewegt. Ja. Und? Hast du auch schon mal 100 Mülltonnen bewegt? Ja. Ist doch völlig egal, wie viele es sind. Da gibt es eine schöne Geschichte. Da kommt der Chef zu seinem Mitarbeiter, der LKWs belädt und sagt, ey, das dauert bei dir so lange, wenn du LKW belädst. Geh mal zur Seite, dann legst dein Jackett ab, krempelt die Ärmel hoch und lädt den LKW ein, richtig zügig und sagt, siehst du, so schnell kann man das machen. Und sagt der Mitarbeiter zu ihm, okay, und jetzt noch die 50 anderen. Ja und? Okay, ist nicht angekommen. Aber da habe ich auch das gehört. Ist kein Argument, also René. Aber eine Sache zu machen. Die Tatsache, dass ich 8 Stunden am Tag programmiere, heißt, ob ich nur 8 Stunden am Tag programmiere oder 8 Tage oder 8 Wochen, 8 Monate, ist doch scheißegal. Aber die Qualität also, ja, muss doch darunter nicht. Aber du nicht kannst ja eine leiden. Körperliche Tätigkeit nicht vergleichen mit einer. Doch, kann ich. Echt? Das ist eine Frage des. Des hey, ich Kräfte mach die, einteilens, ich mach dir hier, der Arbeitskraft. Ich mache dir hier einen Liegestütz. Also, es ist doch kein Argument, einfach zu sagen, ich muss das hier ständig machen und das ist eine schwere körperliche Arbeit und deswegen beginne ich jetzt hier rumzuschludern. Also das wäre für mich nicht das Argument. Hör auf zu meditieren. Für mich wäre das Argument, ich glaube, dass dieser Job ja auch einen gewissen Druck hat. Die Müllleute, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, haben ihre Touren, die sie erfüllen müssen. Und vielleicht liegt es das daran, dass die einfach da keine Rücksicht drauf nehmen müssen oder können, weil sie einfach ihre Tour. Also ich finde, die machen ganz normal ihren Job. Die nehmen eine Mülltonne, ja, ziehen die über Pflasterstein, kippen die tösend in ihren Müllwagen rein und das erzeugt nochmal Geräusche. Und ich bilde mir ein, dass das geräuschvoller geworden ist. Dass einfach die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Ja, seit sie die Müllwagen nicht mehr mit Watte auslegen, ist das ein bisschen lauter geworden. Okay, René, wir beenden das Thema hier. Das, bei das René ist schwierig. Aber ich habe noch. Das macht mich aggressiv. Der provoziert mich einfach. Ja, da siehst du mal, wie mir das immer geht, wenn ich hier ein Thema habe, wie ihr mich immer provoziert. Dann musst du das kommunizieren, genauso, wenn dich irgendwas triggert. Aber ich habe auch noch eine vergleichbare Aufgabe. Ja. Ne? Wenn nämlich drei Freunde einen Film gucken im Kino, der 90 Minuten geht, wie lange dauert der Film, wenn der mit 6 Leuten geguckt wird? Willst du mich komplett verarschen? Habe ich nicht schon gesehen, muss ich gerade. Auch 90 Minuten? Ja. Krieg ich jetzt einen willkommen Punkt? Im Kinderpodcast heute. Also, kriegt ihr einen Stempel in mein Heftchen? Wie gesagt, also ja. Also ich will. Nee, ich glaube, du hast erstmal selbst eine Pause. Wir machen jetzt Wittbettel und dann machen wir den Arsch jetzt zu. Aber völlig provokationsfrei will ich nur noch mal sagen, wenn ich eine anstrengende Aufgabe kurz mache, stöhne ich wahrscheinlich weniger laut, als wenn ich eine anstrengende Aufgabe lange mache. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Ich kann dir auch gerade nicht folgen. Wenn ich einen Mülltonne. Ich wiederhole das, was ich gesagt habe. Okay. Wir machen den Sack zu. Gut. Richtig. Passt ja auch zur BSR. Wir machen den Müllsack zu und entsorgen. Wen mich, oder? Würde Marc am liebsten jetzt machen, glaube ich. Ne? Aber ich glaube, wir brauchen das Buch. Marc, genau. Wir Marc kommen mal zum Witzbattle in der heutigen Folge. Witzbattle. Und es ist ja Ostern. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist entweder Ostern oder dann Ostern hat, ist dann schon vorbei. Oder ist mittlerweile schon Weihnachten. Dann richtig. Hatten sie schon dicke Eier. Das kann auch sein. Ich muss die Sachen beim Namen nennen. Ja. Deswegen, ich habe heute schöne Osterwitzen. Runde 1. So, Witzbattle. Ja. Ich fange mal an. Gerne. Oh, sagt die eine Freundin zur anderen, du bist ein bisschen voller geworden. Was heißt hier voller? Ich bin im 4. Monat. Und, wer ist der Vater? Ach, die kennst du alle nicht. Ja. Marc, du siehst sehr, sehr gut, dass wir das Büchlein haben. Dankeschön. Halt den Mund und lies. Ja, trinkt jetzt auch nichts mehr, René. So, Fips Asmussen. Es ist schon etwas anders, reich zu sein oder Geld zu haben. Okay. Man kann es mit Geist wiederholen. Was? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Mal einen einfachen zur Ablenkung. Kommt ein Huhn in den Elektroladen und sagt, ich hätte gerne eine Legebatterie. Eieieiei, den darf man eigentlich schon gar nicht mehr bringen. Fips Asmussen hat offensichtlich in den 70er oder 80er Jahren tatsächlich schon dieses Ding hier gebracht. Im Iran werden Enthauptungen live im Fernsehen übertragen. Titel der Sendung, 7 Tage, 7 Köpfe. Grüße an, wie hieß er doch gleich, Jochen Busse? Busse, ja. Gibt's den denn noch? 7 Tage, 7 Köpfe. Sicher, kann ich mich erinnern. Meine Jugend. Okay, Achtung, jetzt wird's flach. Weißt du, wie lange Krokodile leben? Genauso wie kurze. Ja. Ja, man muss den auch richtig betonen, dann funktioniert er. Ich habe gesagt, weißt du, wie lange Krokodile leben? Wie lange Krokodile leben. Und nicht. Wie lange, Krokodil? Seid ihr beide auf Krawall gebürstet? Nee. Marc, bitte stopp. Marc übt nur schon mal die Haltung und alles. Okay. Runde 3. Osterwitz, ne? Häschenwitz. Häschen kommt ins Café. Hat du kalten Kaffee? Der Ober sagt nein. Am nächsten Tag kommt Häschen wieder. Hat du kalten Kaffee? Nein, ich habe keinen kalten Kaffee. Am nächsten Tag kommt Häschen schon wieder. Hast du kalten Kaffee? Der Ober antwortet, ja, habe ich extra für dich gekauft. Ibi, kannst du mir warm machen? Ja. Kennt ihr die nicht, oder? Ja. Es gibt einiges, was wir nicht vergessen haben. Ja. Bonusrunde. Im Flugzeug sitze ich immer ganz vorn. Wenn die Maschine abstürzt, kommt immer noch mal der Getränkewagen vorbei. Ich weiß, der war gut. Der ist immer gut. Okay. Da hat eine Schnecke zu einer Ziege gesagt, wenn wir beide um die Wette laufen, dann werde ich gewinnen. Wie kommst du drauf? Weil man mit Kriechen weiterkommt als mit Meckern. Oh, der ist aber gut. Das, der hat Tiefe. Ja, sehr gut. Gut, ein nächster Witz. Ein Häschenwitz. Haben wir noch lange nicht mehr gehört. Kommt das Häschen zu einem Optiker und fragt, brauchst du Brille? Der Optiker erklärt dem Häschen, nein, ich verkaufe Brillen. Am nächsten Tag kommt das Häschen wieder und fragt dasselbe. Brauchst du Brille? Das geht eine ganze Woche so. Dann kommt das Häschen wieder und dann sagt der Optiker, hau endlich ab, ich kann dich nicht mehr sehen. Da sagt das Häschen, Dieter, brauchst du doch Brille? Sehr schön, wenn du eine Stimme machst. Ich dachte, ich wäre ein Hase im Raum. 67% der Bevölkerung sind der Meinung, Kinder machen glücklich. Die restlichen haben Kinder. Ja. Ja. Weil ich glaube, jetzt hat er den Hasen mit von mir gekommen. Kleine Anekdote, weil wir ja heute dieses DDR-Thema hatten. Und zwar ein DDR-Hasenwitz. Mhm. Kommt der Hase in den Bäcker. In den Konsum. Hat du Möhren? Ja. Und dann sagt der Bäcker, nee, hab ich nicht. Kommt der Hase nächsten Tag wieder. Hat du Möhren? Dann sagt der Bäcker, nein. Hast du gestern schon gefragt. Und so geht das eine ganze Woche. Und dann sagt der Bäcker irgendwann auf die Frage, hat du Möhren? Wenn du noch einmal fragst, dann hänge ich dich hier an die Wand. So. Und auf jeden Fall, was passiert? Der Hase kommt am nächsten Tag wieder, fragt, hat du Möhren? Darauf nimmt der Bäcker ihn, hängt ihn an die Wand, neben das Bild von Erich Honecker. Und da sagt der Hase zu dem Bild, hat du auch nach Möhren gefragt? Ja, zur Erklärung, in der DDR war es ähnlich wie in der Türkei. Der Atatürk hängt da an jeder Wand und in der DDR hing Erich Honecker in so ziemlich jedem Raum an der Wand. Ich frage mich bis heute, warum. Schöner macht es den Raum ja nicht unbedingt, aber wahrscheinlich Ehrwürdigung oder Angst. Ja. Hast du nicht ein Bild von unserem Kanzler bei dir zu Hause? Nee. Ich auch nicht. Gut. Kleiner Ausflug, Stefan, dein Witz. Okay, letzter Witz für heute. Natürlich ein Häschenwitz, weil es so schön ist. Ein Häschen kommt ins Geschäft und fragt den Verkäufer, hat du Möhrensaft? Antwortet der Verkäufer, ja. Fragt das Häschen, hat du Apfelsaft? Antwortet der Verkäufer, ja. Fragt das Häschen, hat du Orangensaft? Antwortet der Verkäufer, ja. Sagt das Häschen, was für ein Saftladen? Mal. Stefan hat gesagt, der letzte Witz. Achso, nicht ja. Stefan ist ja der letzte. So diese Häschenstimme habe ich auch so das Gefühl wie beim Chinesen manchmal. Oh. Ist ein bisschen fies, aber sag mal auch, Nummer 15 oder so. Ja. So, jetzt nicht mehr. Jetzt noch mit Hühnerfly. Ne? Mit Chicken? Nein, möchten wir hier essen. Klassiker. Gut. Haben wir es. Gut, oder? Ich hätte zum Abschluss noch ein, eine Weisheit. Eine Weisheit, und zwar passt die sehr gut in unsere heutige Konfliktsituation. Hatten wir eine? Nein, wir haben immer noch eine. Also, ich adressiere das an eine von uns dreien Personen, die ich nicht beim Namen nennen will. Mhm. Stefan, du bist es auf jeden Fall nicht. Ich schieße nicht. Ich sage Sachen, die sind. Ui. Ja, gut, so ist das. Ich würde sagen, wir schließen das Kapitel. Das Kapitel. Genau. Wir sehen uns nicht in zwei Wochen wieder. Nein, wir hören uns. Ja, wir hören uns höchstens. Und ich bin gespannt, wie der Abend ausgeht. Liebe Zuhörer, das werdet ihr nicht mehr erfahren, weil die Mikrofone ja dann doch, ausgehen. Ihr müsst nur morgen die Nachrichten einschalten. Also, und genau. Ich hoffe, ich kann schnell genug rennen. Genau. Und ich muss hier nachher das Blut noch wegmachen aus dem Büro. Vorher kann ich hier das Büro nicht verlassen. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ja. Und Frieden. Gebe ich euch beiden. Ach, halt's auf Maul. Genau. Schöne Restwoche. Macht's genau. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Rechts von wem aus gesehen? Ausstieg rechts. Falsch ausgestiegen. Hm. Gut, Folge 187. Ich habe schon mal versucht, links auszusteigen. Ging nicht. Nee, schade. Bin eine Station weitergefahren. Ja. So, Aufsager. Ich würde das Jugendweihe-Thema machen. Nein, das heißt Konfirmation. Wir hatten... Hat du Butterdem? Ja. Ich merke gerade, Stefan könnte enden mit Hat du Möhren. Ja, kann ich machen. Hat du Möhren? Genau. Okay, Stefan hat die Position Nummer 3. Hört du Podcast? Hat du Podcast? Hat du Podcast? Ja, mach ich doch mal. Mach ich. Hat du Spotify? Stefan findet es jetzt so geil. Der geht jetzt morgen, der geht morgen in Lidl und zur Verkäuferin und sagt, hat du Butter? Ja. Du kannst dich ja gleich zur Begrüßung über irgendwas aufregen. Also ein Running Gag war ja auch, dass ich auch da gefragt habe, oh, Marc sieht so müde aus, irgendwie, weiß ich nicht. Und dann kann er sagen, bist nicht mehr so jugendlich, ist vielleicht schon lange her, die Jugendweihe, oder keine Ahnung. Oh, du sagst einfach nichts. Du also, hast was? Ich fange an. Okay, okay, mach einfach, ich versuche spontan okay, einzuklinken. Okay. Tja, ob Marc und Stefan heute in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden? Ich glaube nicht. Hat du Möhren? Ja, super. Perfekt. Das ist gut. Was war das für ein Geräusch? Das ist crazy. So, Mikro ist aus.